First recording under the feed the river. I just hit a fish with a microphone. Feed the river. Hallo. Zu Feed the River. Feed the River. Herzlich willkommen. Ich bin der Chris und bringe euch heute die letzte Aufnahme mit von unserer Konzertreihe entlang des Chemnitz-Flusses, die im September 2024 stattfand. Wir bewegten uns eine Woche lang von Station zu Station, vom Zusammenfluss, vom Ursprung der Chemnitz flussabwärts statt auswärts in Richtung Glösa, Heinersdorf. Dort am Fahrradweg unter der Autobahnbrücke versammelten wir uns zu dem furiosen Abschluss, der vom Ensemble C und dem Chemnitzer Musiker Mowe getragen wurde. Die zum Teil sehr jungen Musiker, die jüngste 11 Jahre, alle aus Chemnitz, spielten an diesem Ort mit dem motorischen Klang der über die Brücke ratternden Autos. Sie griffen diesen Klang auf und verwandelten ihn künstlerisch-musikalisch in eine invertierte Version des Autobahnstroms, in einen musikalischen Strom aus mehreren Geigen, Bratschen, Querflöte, Keyboard, Schlagzeug und elektronisch eingespielten Collagen, die das verdrängte, vom Lärm der Autos unhörbare wieder hörbar wieder zurückbrachten an diesen unwirtlichen Ort. Oben drüber oder mitten rein mischte sich auch ein Gesangsstrom, improvisiert, wie überhaupt die gesamte Session für die jungen Musiker des Ensembles ein Experiment war, eine freie Improvisation. Die jungen Musiker der städtischen Musikschule kamen in dieser Form zum ersten Mal zu einer solchen Improvisation zusammen. Und das ist auch der Abschluss gewesen unserer Konzertreihe. Wer weiß, vielleicht könnt ihr euch schon nächstes Jahr auf eine neue Version freuen. Wir spielen mit dem Gedanken, uns mit den unterirdischen, in den Untergrund verlegten Flüssen zu beschäftigen. Wer weiß, vielleicht dann bis nächstes Jahr. Und viel Freude mit dieser letzten Folge von Feed the River. Thank you. Thank you. Woo!